Ladung Naturgas. Kapitän heißt H.L. Harding. Legt erst wieder in Galveston an. Von da geht es weiter an die Ostküste der USA. Passagiere sind nicht an Bord, auch keine Frau. Felix war dankbar für die schnurgerade Straße, die seine Aufmerksamkeit nicht allzu sehr in Anspruch nahm. Vor ihm, auf der flimmernden texanischen Ebene, erschienen wie in einer kinematografischen Fata Morgana in schnell sich ablösenden Sequenzen die Personen und Ereignisse der letzten Tage. Und ähnlich einem disjektiven Traum, in dem der Träumende sich selbst als Handelndem zusieht, sah sich Felix wieder in der Klinik, nach der Gesichtsoperation, die ohne sein Wissen an ihm vorgenommen worden war, die aber seine frappierende Ähnlichkeit mit dem Maler Diego Velázquez nicht hatte auslöschen können. Nicht in dem Maße auslöschen, wie der lichtempfindliche Staatssekretär mit seinem kleinen, blonden, libanesischen, nach Nelkenparfüm duftenden Helfershelfer Ayub seine, Felix, Identität ausgelöscht hatten. Er, Felix Maldonado, Mexikos pünktlichster Beamter und zum jüdischen Glauben konvertiert, hatte angeblich ein Attentat auf den Staatspräsidenten verüben wollen –